Abschnitt 16 aus Das Rote Zimmer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. 16. Kapitel. In den Weißen Bergen. Eines Nachmittags im August sitzt Falk wieder im Garten der Moseshöhe. Jetzt aber allein, wie er den ganzen Sommer über gewesen ist. Und er macht einen Überschlag über seine Erfahrungen während des Vierteljahres, seitdem er zuletzt hier war, so voller Hoffnung, so mutig und so stark. Er fühlt sich alt, müde, gleichgültig. Er hat in diese Häuser, die dort unten stehen, hineingesehen. Und es sah immer anders aus, als er sich gedacht. Er hat sich in der Welt umgesehen und die Menschen unter den verschiedensten Verhältnissen kennengelernt, wie sie nur einen armen Arzt oder einen Reporter sieht, mit dem Unterschied, dass der Reporter sie sieht, wie sie sich zeigen, während der Arzt gewöhnlich sie sieht, wie sie sind. Er, Falk, hatte Gelegenheit gehabt, den Menschen als Gesellschaftstier unter allen möglichen Formen zu studieren. Er hatte den Reichstag besucht. Kirchenratssitzungen, Generalversammlungen, Zusammenkünfte für wohltätige Zwecke, polizeiliche Untersuchungen, Feste, Beerdigungen, Volksversammlungen. Überall große Worte und viele Worte. Worte, die man im täglichen Gespräch nie gebraucht, eine besondere Art Worte, die keinen Gedanken ausdrücken, wenigstens den nicht, der ausgesprochen werden müsste. Er hatte hierdurch eine einseitige Auffassung von Menschen bekommen und konnte in ihm nur das lügnerische Gesellschaftstier sehen, das er ja sein muss, da die Zivilisation offenen Krieg verbietet. Sein Mangel an Umgang ließ ihn vergessen, dass es ein anderes Tier gab, das zwischen Glas und Wand recht liebenswürdig ist, wenn es nicht gereizt wird, und das sich gern mit allen seinen Fehlern und Schwächen zeigt, sobald keine Zeugen anwesend sind. Das hatte er vergessen, und darum war er sehr bitter. Was aber noch schlimmer war, er hatte die Achtung vor sich selbst verloren. Und zwar ohne eine Handlung begangen zu haben, deren er sich schämen musste. Aber andere hatten sie ihm geraubt, und das geht sehr leicht. Überall, wo er auch hinkam, hatte man ihm Geringschätzung gezeigt. Und wie sollte er, dem von Jugend auf das Selbstgefühl geraubt worden, den achten können, den alle anderen verachteten? Wirklich unglücklich aber machte es ihn, wenn er sah, wie die konservativen Journalisten, das heißt die, die alles Verkehrte verteidigten oder wenigstens unangetastet ließen, mit recht großer Höflichkeit behandelt wurden. Also nicht so sehr als Zeitungsschreiber, sondern als Anwalt der Elenden genoss er allgemeine Verachtung. Manchmal war er ein Raub grausamer Zweifel gewesen. Er hatte zum Beispiel beim Bericht über die Generalversammlung des Triton das Wort Schwindel gebraucht. Darauf hatte das Grauhäubchen in einem langen Artikel geantwortet und so klar bewiesen, dass die Gesellschaft ein nationalpatriotisches, philanthropisches Unternehmen sei, dass er beinahe selbst glaubte, Unrecht zu haben. Lange plagte ihn die Gewissensqual, so leichtsinnig mit dem Ruf von Menschen umgegangen zu sein. Er befand sich jetzt in einem Zustand, der zwischen Fanatismus und absoluter Gleichgültigkeit schwankte. Nur vom nächsten Impuls hing es ab, welche Richtung er einschlug. Das Leben war ihm diesen Sommer so sauer geworden, dass er mit Schadenfreude jeden Regentag begrüßt hatte, und er empfand ein relativ angenehmes Gefühl, wenn er ein vergilbtes Blatt nach dem anderen über die Gartenwege rascheln sah. So saß er und stellte zu seinem Trost höllisch heitere Betrachtungen über sein Dasein und dessen Zweck an. Als sich eine magere, knorrige Hand auf seine Schulter legte und eine andere seinen Arm ergriff. Es war ihm, als sei es der Tod, der ihn beim Wort nehmen und zum Tanz hinausführen wollte. Er sah auf und erschrak. Da stand Überg, bleich wie eine Leiche, mit abgezehrtem Gesicht und mit solchen in der Farbe verwässerten Augen, wie sie nur der Hunger hervorbringen kann. »Guten Tag, Falk«, flüsterte er mit kaum hörbarer Stimme und klapperte am ganzen Körper. »Guten Tag, Bruder Überg«, antwortete Falk und fühlte sich bei recht guter Laune. »Setz dich und trink eine Tasse Kaffee, Potztausend. Wie steht's? Du siehst aus, als habest du unterm Eis gelegen. Oh, ich bin so krank gewesen, so krank.« Du hast einen netten Sommer gehabt, gerade so wie ich? Ist er auch für dich so schwer gewesen? Fragte Überg, während eine schwache Hoffnung, dass es so sein könne, sein gelbgrünes Sicht erhellte. Ich möchte nur sagen, Gott sei gelobt, dass der verfluchte Sommer vorüber ist. Meinetwegen könnte das ganze Jahr Winter sein. Es ist nicht genug, dass man selbst leidet, man soll auch sehen, wie andere sich freuen. Ich habe mit keinem Fuß die Stadt verlassen. Hast du? Ich habe keine Fichte gesehen, seit Lundell im Juni Liljans verließ. Warum muss man auch Fichten sehen? So notwendig ist das nicht. Und etwas Merkwürdiges ist es auch nicht. Aber dass man es nicht haben kann, das empfindet man so bitter. Ach, daran kehren wir uns nicht. Es bewölkt sich im Osten, also haben wir morgen Regen. Und wenn die Sonne wieder scheint, ist es Herbst. Prost! Überg sah den Punsch an, als glaube er, es sei Gift. Aber er trank doch. Also du hast die schöne Geschichte vom Schutzengel oder der Seeversicherungsgesellschaft Triton für den Smith geschrieben, fing Falk wieder an. War das nicht gegen deine Überzeugung? Überzeugung? Ich habe keine Überzeugung. Hast du keine? Nein, nur dumme Menschen haben die. Bist du unmoralisch, Iberg? Nein, siehst du, wenn ein dummer Mensch einen Gedanken hat, entweder von sich oder von einem anderen, so erhebt er ihn zu seiner Überzeugung und hält daran fest und prahlt damit. Nicht, weil es eine Überzeugung ist, sondern weil es seine Überzeugung ist. Was die Versicherungsgesellschaft angeht, so glaube ich, dass sie Schwindel ist. Sie schadet sicher vielen Menschen, nämlich den Aktionären. Anderen Menschen aber, der Direktion und den Beamten, macht sie umso größere Freude. Tut also doch viel Gutes. Hast du denn alle Begriffe von Ehre verloren, Freund? Man muss alles seiner Pflicht opfern. Ja, das gebe ich zu. Des Menschen erste und größte Pflicht ist es, Leben. Leben um jeden Preis. Das göttliche Gesetz fordert es. Das menschliche Gesetz fordert es. Die Ehre aber darf man nicht opfern. Beide Gesetze fordern, wie gesagt, dass man alles opfert. Sie fordert vom Armen, dass er die sogenannte Ehre opfert. Das ist grausam, aber dafür kann der Arme nicht. Du hast keine frohe Ansicht vom Leben. Woher sollte ich die haben? Ja, das ist wahr. Um auf was anderes zu kommen, Renjelm hat mir einen Brief geschrieben. Ich will dir einiges daraus vorlesen, wenn du Lust hast. Er ist ja zum Theater gegangen, wie ich gehört habe. Ja, und da scheint er keine guten Tage zu haben. Überg nahm einen Brief aus seiner Brusttasche, steckte ein Stück Zucker in den Mund und las. Wenn es im Leben nach diesem eine Hölle gibt, was sehr zweifelhaft ist, der Junge ist Freidenker geworden. So kann es nicht schlimmer sein, als ich es jetzt habe. Ich bin jetzt 2 Monate engagiert. Und mir ist, als seien es 2 Jahre gewesen. Ein Teufel, früher Stellmachergesell, jetzt Theaterdirektor, hat mein Schicksal in der Hand und verfährt so damit, dass ich täglich 3-mal flüchten möchte. Er ist aber so vorsichtig gewesen, die Strafbestimmung des Vertrages in einer Weise zu fassen, dass ich den Namen meiner Eltern entehren würde, wenn ich nicht bliebe. Denke dir, ich bin jeden einzigen Abend als Statist aufgetreten und habe noch nicht ein Wort sagen dürfen. 20 Abende hintereinander habe ich mir Umbra ins Gesicht schmieren und ein Zigeunerkostüm anziehen müssen, von dem mir nicht ein einziges Stück passt. Die Trikots sind zu lang, die Schuhe zu groß, die Jacke zu kurz. Ein Unterteufel, der Kulissensouffleur heißt, sieht genau nach, dass ich dieses Kostüm nicht gegen eins vertausche, das passt. Und jedes Mal, wenn ich hinter den Volkshaufen zu kriechen suche, der aus den Fabrikarbeitern des Direktorfabrikanten besteht, öffnen sie die Glieder und stoßen mich bis an die Rampe. Sehe ich dann nach der Kulisse, so steht dort der Unterteufel und lacht. Und blicke ich ins Parkett, sehe ich den Satan selbst in der Loge sitzen und lachen. Er scheint mich zu seinem Privatvergnügen engagiert zu haben und nicht etwa fürs Theater. Einmal wagte ich seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass ich mich doch auch in Sprechrollen üben müsse, wenn ich Schauspieler werden wolle. Da wurde er grob und erklärte, man müsse erst kriechen, ehe man gehen könne. Ich antwortete ihm, ich könne gehen. Das sei eine Lüge, sagte er und fragte, ob ich glaube, die Schauspielerkunst, die schönste und schwerste von allen Künsten, erfordere keine Schule. Als ich ihm antwortete, das sei ja gerade meine Meinung und ich warte mit Ungeduld darauf, diese Schule zu beginnen, sagte er, ich sei ein ungebildeter Hund und er werfe mich hinaus. Als ich dagegen Einwendungen machte, fragte er weiter, ob ich glaube, sein Theater sei eine Rettungsanstalt für unbemittelte Jünglinge. Ich antwortete ein offenes, unbedingtes, freudiges Ja. Da erklärte er, er werde mich töten. Dabei ist er jetzt. Ich fühle, wie meine Seele gleich einem Talglicht in Zugluft niederbrennt und ich bin bald überzeugt, dass das Böse schließlich siegen wird, obgleich es sich in Wolken verbirgt oder wie im Katechismus steht. Das Schlimmste von allem ist aber, dass ich die Achtung vor dieser Kunst verloren habe, die der Traum und die Liebe meiner Jugend war. Muss ich den Wert dieser Kunst nicht geringschätzen, wenn ich sehe, wie Leute, die ohne Erziehung und Bildung vom Handwerk und von der Straße kommen, nur von Eitelkeit und Leichtsinn getrieben, ohne Begeisterung und Verstand, nach einigen Monaten Charakterrollen, historische Rollen leidlich gut spielen, ohne dass sie eine Ahnung von der Zeit haben, in der sie sich bewegen, oder eine Spur von der Bedeutung, die die von ihnen dargestellte Persönlichkeit in der Geschichte hatte. Es ist langsamer Meuchelmord, den man an mir verübt. Und ich werde unter diesem Pöbel, der mich unterdrückt. Einige Mitglieder des Chors sind mit Paragraphen des Strafgesetzes in Kollision geraten. Was ich nie gewesen bin, Aristokrat, denn so schwer kann der Druck der Gebildeten nie von den Ungebildeten empfunden werden. Aber es gibt doch einen Lichtpunkt in diesem Dunkel. Ich liebe ein Mädchen aus reinstem Gold mitten unter diesen Schlacken. Natürlich wird sie auch getreten und hat dieselbe langsame Hinrichtung durchzumachen wie ich, seit sie mit Stolz und Verachtung den schändlichen Antrag des Regisseurs abgeschlagen hat. Sie ist das einzige Weib mit einem lebendigen Geist unter all den Tieren, die hier im Schmutz kriechen. Und sie liebt mich mit ihrer ganzen Seele, und ich bin jetzt mit ihr heimlich verlobt. Oh, ich warte bloß auf den Tag, wo ich Erfolg habe und sie um ihre Hand bitten kann. Aber wann? Wir haben oft daran gedacht, zusammen zu sterben. Dann aber kommt die trügerische Hoffnung und verlockt einen, das Elend fortzusetzen. Sehen müssen, wie das unschuldige Mädchen leidet und sie schämt, wenn sie gezwungen wird, in unanständigen Kostümen aufzutreten, das ist mehr, als man ertragen kann. Doch ich verlasse dieses traurige Kapitel. Von Olle kann ich grüßen und von Lundell auch. Olle hat sich so verändert. Er ist in eine neue Art von Philosophie hineingekommen, die alles herunterreißt und alle Dinge auf den Kopf stellt. Es ist sehr lustig anzuhören und scheint manchmal ganz wahr zu sein. Auf die Dauer aber muss es gefährlich werden. Ich glaube, er hat diese Ideen aus dem Verkehr mit einem hiesigen Schauspieler, der ein sehr guter Kopf ist und große Kenntnisse besitzt, aber sehr unmoralisch ist. Ich liebe und hasse ihn zu gleicher Zeit. Es ist ein sonderbarer Mensch. Er ist im Grunde gut, edel, hochherzig und opfert sich für seine Freunde auf. Ich kann nicht mit einem Wort eine schlechte Eigenschaft bei ihm angeben. Aber er ist unmoralisch. Und ohne Moral ist der Mensch doch ein Elender, nicht wahr? Jetzt muss ich abbrechen, denn ich sehe meinen Engel, meinen guten Geist kommen. Jetzt werde ich wieder eine glückliche Stunde haben, alle bösen Geister werden fliehen und ich werde wieder ein besserer Mensch sein. Grüß Falk und bitte ihn, an mein Schicksal zu denken, wenn es ihm schlecht geht. Dein Freund R. Nun, was sagst du dazu? Das ist die alte Geschichte von den Kämpfen der wilden Tiere. Weißt du, Überg, ich glaube, man muss ein schlechter Mensch werden, wenn man es in der Welt zu was bringen will. Versuch's, es ist vielleicht nicht so leicht. Hast du noch geschäftlich mit Smith zu tun? Nein, leider nicht. Du? Ich bin wegen meiner Gedichte bei ihm gewesen. Er hat sie gekauft, den Bogen für 10 Kronen, und kann nun einen ähnlichen Mord an mir begehen, wie jener Stellmacher an Rengelm. Und ich fürchte etwas in dieser Art, denn bisher habe ich nicht das geringste von den Gedichten gehört. Er war so überaus gutmütig, dass ich das Allerschlimmste zu erwarten habe. Wüsste ich nur, was mir bevorsteht. Aber was ist dir? Du wirst ja ganz weiß im Gesicht. Ja, siehst du, antwortete Überg und hielt sich am Geländer fest, ich habe seit 2 Tagen nicht mehr als diese 5 Stück Zucker gegessen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ist dir mit Essen geholfen, so geht's ja noch, denn ich habe glücklicherweise Geld bei mir. Gewiss ist mir damit geholfen, flüsterte Überg mit matter Stimme. Es war aber nicht der Fall. Als sie in den Speisesaal gegangen waren und zu essen angefangen hatten, wurde Überg immer elender. Und Falk musste ihn unter den Arm nehmen und nach seiner Wohnung bringen, die nicht weit entfernt war. Es war ein altes, einstöckiges Haus aus Holz, das auf einem Bergfelsen hinaufgeklettert war und nun so aussah, als habe es Hüftweh. Es war scheckig, als habe es Aussatz gehabt, es sollte nämlich einmal angestrichen werden. Es war aber beim Spachteln geblieben. Es sah in jeder Beziehung erbärmlich aus. Und man konnte kaum an das Schild der Feuerversicherung glauben, das an der Wand rostete und verhieß, dass ein Phönix aus der Flamme emporsteigen werde. Am Fuß des Hauses wuchsen Löwenzahn, Brennnesseln und Wegerich, all die treuen Begleiter des Menschen, wenn er in Not ist, und Spatzen badeten sich in dem glühend heißen Sand, dass es nur so spritzte. Kinder mit großem Magen und blassem Gesicht, aussehend, als würden sie mit 90% Wasser ernährt, banden sich Halsketten und Armbänder aus Löwenzahnstängeln und suchten sich ihr trauriges Dasein dadurch zu verbittern, dass sie einander ärgerten und beschimpften. Falk und Überg gingen eine wackelige und knarrende Holztreppe hinauf und kamen in ein großes Zimmer. Das war durch Kreidestriche in 3 Kreise geteilt. In je einem trieb ein Tischler und ein Schuhmacher sein Handwerk. Der 3. Kreis war ausschließlich fürs Familienleben bestimmt. Wenn die Kinder schrien, was sie jede Viertelstunde taten, geriet der Tischler in Wut und fing an zu schimpfen und zu fluchen, worauf der Schuster mit Bibelsprüchen und Ermahnungen antwortete. Die Nerven des Tischlers waren von diesem ewigen Klagegeschrei, diesen ewigen Züchtigungen und Zänkereien so angegriffen, dass er 5 Minuten, nachdem ihm der Schuster die Versöhnungsprise angeboten, von neuem in Wut geriet, trotzdem er sich vorgenommen hatte, Geduld zu üben. So war er fast den ganzen Tag über in Wut, am schlimmsten aber war es, wenn er das Weib fragte, warum diese Teufel von Weibern so viele Kinder zur Welt bringen müssen. Denn dann kam die Frauenfrage aufs Tapet und das Weib blieb die Antwort nicht schuldig. Dieses Zimmer mussten Falk und Überg passieren, um in dessen Kammer zu kommen. Aber obwohl sie ganz leise gingen, weckten sie doch 2 von den Kindern auf. Sofort begann die Mutter ein Wiegenlied zu singen, mitten in einer Auseinandersetzung zwischen Schuster und Tischler. Der Letzte bekam natürlich gleich wieder einen Anfall. »Schweig, Weib!« »Schweig selbst! Kann er die Kinder nicht schlafen lassen?« »Geh zur Hölle mit den Kindern! Sind es meine Kinder? Soll ich's büßen, dass andere liederlich gewesen sind, was? Bin ich selber liederlich, was? Hab ich selber Kinder? Halt den Mund, oder ich schmeiß dir den Hobel an den Kopf!« »Hör doch, Meister, Meister«, nahm der Schuster das Wort, »er muss nicht so von den Kindern sprechen. Gott schickt die Kinder auf die Welt.« »Das ist eine Lüge, Schuster. Nein, der Teufel schickt sie, der Teufel schickt sie.« Und dann sagen die liederlichen Eltern, Gott habe die Schuld. »Oh, ihr solltet euch was schämen.« »Meister, Meister, er muss nicht so fluchen. Die Schrift sagt, den Kindern gehört das Himmelreich.« »Ach so, sie haben solche im Himmelreich.« »Gott, wie er spricht«, rief die zornige Mutter, »kriegt er mal selber Kinder, so werde ich für ihn beten, dass sie krank und lahm werden. Ich will beten, dass sie stumm und taub und blind werden. Ich will beten, dass sie in die Besserungsanstalt und an den Galgen kommen. Das will ich.« »Ja, tu's nur, liederliches Weibsstück. Ich denke, keine Kinder auf die Welt zu setzen, dass sie sich wie ein Hund schinden sollen. Ihr müsstet ins Spinnhaus, dass ihr solch armen Dingern das elende Leben gebt. Ihr seid verheiratet, ja? Müsst ihr darum liederlich sein, weil ihr verheiratet seid, was?« »Meister, Meister, Gott schickt die Kinder.« »Das ist eine Lüge, Schuster. Ich habe in einem Blatt gelesen, dass diese verdammte Kartoffel schuld ist, dass die Armen so viele Kinder kriegen.« »Den seht ihr, Die Kartoffel enthält zwei Materien oder Körper, die Sauerstoff und Stickstoff heißen. Wenn die nun in einer gewissen Zusammensetzung und Menge vorkommen, dann werden die Weiber fruchtbar. Aber wie soll man das denn ändern? Fragte die erzürnte Mutter, deren Gefühle sich während der interessanten Auseinandersetzung etwas beruhigt hatten. Man soll keine Kartoffeln mehr essen, das könnt ihr wohl begreifen. Was soll man sonst essen, wenn man keine Kartoffeln mehr essen darf? Beefsteak, Weib, sollst du essen, Beefsteak mit Zwiebeln. Was, ist das gut? Oder Chateaubriand, weißt du, was das ist? Was? Im Vaterland stand vor einiger Zeit, ein Weib habe Mutterkorn genommen und sowohl sie wie das Kind seien beinahe draufgegangen. Was sagt er da? Fragte die Mutter und spitzte die Ohren. Bist du neugierig, was? Ist es wirklich wahr, das mit dem Mutterkorn? Fragte der Schuster und blinzelte. Ja, das treibt euch sowohl Leber wie Lunge heraus und schwere Strafe steht übrigens darauf und das ist recht. Ist das recht? Fragte der Schuster mit dumpfer Stimme. Gewiss ist das recht. Wer liederlich ist, muss Strafe haben. Und man soll doch seine Kinder nicht ermorden. Kinder, das ist doch wohl ein Unterschied, sagte die erzürnte Mutter ergeben. Aber wo ist der Stoff her, von dem der Meister sprach? Aha, du willst noch mehr Kinder machen, du Weibsstück. Obwohl du eine Witwe mit Fünfen bist, nimm dich in Acht vor dem Teufel von Schumacher. Er ist sehr streng gegen die Weiber, wenn er auch gottesfürchtig ist. Eine Prise drauf, Schumacher. Es gibt also wirklich ein Kraut? Wer hat gesagt, dass es ein Kraut ist? Sagte ich, dass es ein Kraut sei? Nein, es ist ein zoologischer Stoff. Seht ihr, alle Stoffe, es gibt ungefähr 60 Stoffe in der Natur. Alle Stoffe werden in chemische und zoologische eingeteilt. Dieser heißt auf Latein Cornuticus secalias und kommt im Ausland vor, zum Beispiel auf der kalabrischen Halbinsel. »Ist er sehr teuer, Meister?« fragte der Schuhmacher. »Teuer«, wiederholte der Tischler und lenkte den Hobel, als ziele er mit einem Karabiner. »Er ist furchtbar teuer.« Falk hatte mit großem Interesse diesem ganzen Gespräch zugehört. Jetzt fuhr er zusammen, als er durchs offene Fenster hörte, wie ein Wagen auf der Straße anhielt und zwei Frauenstimmen, die er zu kennen glaubte, sich zu unterhalten anfingen. »Dies Haus sieht gut aus.« »Sieht es gut aus?« fragte die ältere Dame. »Ich finde, es sieht schrecklich aus. Ich meine, es sieht für unseren Zweck gut aus. Wissen Sie vielleicht, Kutscher, ob in diesem Haus Arme wohnen?« »Wissen tue ich's nicht, aber ich glaube, man kann drauf schwören.« »Schwören ist Sünde, also lassen Sie's. Warten Sie jetzt hier auf uns, während wir hinaufgehen und unseren Dienst verrichten.« »Hör mal, Eugenie, wollen wir nicht erst hier unten mit den Kindern sprechen?« sagte Frau Hohmann zu Frau Falk. Und blieb stehen. »Ja, das können wir tun. Komm her, mein lieber Junge, wie heißt du?« »Albert«, antwortete ein kleiner, blasser Sechsjähriger. »Kennst du Jesus, mein Jungchen?« »Nee«, antwortete der Kleine lachend und steckte den Finger in den Mund. »Das ist ja fürchterlich«, sagte Frau Falk und griff zu ihrem Notizbuch. »Ich schreibe, Katharina-Gemeinde, Weiße Berge, tiefe geistige Finsternis bei den Minderjährigen. Kann man Finsternis sagen?« »Willst du ihn denn nicht kennenlernen?« fragte sie den Jungen weiter. »Nee.« »Willst du denn ein Geldstück haben, mein Junge?« »Ja.« »Ich bitte, musst du sagen, im höchsten Grad verwahrlost. Es gelang mir jedoch, sie durch Milde zu einem besseren Betragen zu erziehen.« »Ist das ein fürchterlicher Geruch? Lass uns weitergehen, Eugenie«, bat Frau Hohmann. Sie gingen die Treppen hinauf und traten ins große Zimmer ein, ohne anzuklopfen. Der Tischler nahm den Hobel und hobelte auf ein ästiges Brett los, so dass die Damen schreien mussten, um gehört zu werden. »Dürstet hier jemand nach Erlösung und Gnade?« schrie Frau Hohmann, während Frau Falk den Raff-Regisseur über die Kinder blies, die vor Brennen in den Augen zu weinen anfingen. »Bieten Sie Erlösung an, meine Dame?« fragte der Tischler, der seine Arbeit unterbrach. »Wo haben Sie die her? Vielleicht gibt es auch Wohltätigkeit und Demütigung und Hochmut, was?« »Sie sind ein roher Mensch und werden einmal verdammt sein«, antwortete Frau Hohmann. Frau Falk schrieb in ihr Notizbuch und sagte, »der ist gut.« »Sprechen Sie«, sagte Frau Hohmann. »Das kennen wir. Vielleicht wollen Sie über Religion mit mir sprechen, meine Damen. ich kann über alles sprechen. Wissen Sie, meine Damen, dass anno 829 ein Konzil in Nizium war, wo der Heilige Geist in die schmalkaldischen Artikel aufgenommen wurde? Nein, das kennen wir nicht, mein guter Mann. Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein, sagt die Schrift. Sie kennen also das Konzil in Nizium von 829 nicht, meine Damen? Wie will man denn andere was lehren, wenn man selbst nichts weiß? Na und wenn jetzt die Wohltätigkeit losgehen soll, so halten Sie sich dran, während ich den Rücken kehre. Denn die wahre Wohltätigkeit geschieht im Geheimen. Üben Sie die nur immer an den Kindern. Die können sich nicht verteidigen. Lassen Sie uns aber in Frieden. Gebt uns Arbeit, wenn ihr wollt, und lernt die Arbeit bezahlen, dann braucht ihr nicht so herumzulaufen. Eine Prise, Schuster? Kann man schreiben, großer Unglaube, ganz verhärtet, Eveline? Fragte Frau Falk. Verstockt ist besser, liebe Eugenie. Was schreiben Sie auf, meine Damen? Sind es unsere Sünden? Dann ist das Buch sicher zu klein. Die Frucht der sogenannten Arbeitervereine. Sehr gut, sagte Frau Hohmann. Hütet euch vor den Arbeitervereinen, sagte der Tischler. Hunderte von Jahren ist man auf die Könige losgezogen. Jetzt aber haben wir entdeckt, dass es nicht ihre Schuld ist. Das nächste Mal zieht man auf alle Müßiggänger los, die von fremder Arbeit leben. Dann werden wir was erleben. Still, still, sagte der Schuster. Die zornige Mutter, die bei diesem Auftritt die Augen auf Frau Falk gerichtet hatte, benutzte die Pause und fragte, »Verzeihen Sie, sind Sie nicht Frau Falk?« »Nein, das bin ich allerdings nicht«, antwortete die mit einer Sicherheit, die sogar Frau Hohmann frappierte. »Aber Herrgott, wie die Dame der ähnlich ist! Ich habe ihren Vater gekannt, den Flaggschiffer Ronok, als er noch Matrose war.« »Das ist ja sehr nett«, gehört aber nicht hierher. Wohnen hier noch mehr Leute, die erlösungsbedürftig sind? Nein, sagte der Tischler, Erlösung brauchen sie nicht, aber Speise und Kleider. Oder am liebsten Arbeit. Viel Arbeit und gut bezahlte Arbeit. Aber es ist am besten, die Damen gehen nicht hinein, denn der eine hat die Pocken. Die Pocken, schrie Frau Hohmann. Und man hat uns kein Wort davon gesagt. Komm, Eugenie, wir wollen die Polizei herschicken. Pfui, was sind das für Menschen? »Aber die Kinder, wem gehören diese Kinder?« »Antworte«, sagte Frau Falk und drohte mit der Bleifeder. »Mir, gute Frau«, sagte die Mutter. »Aber der Mann, wo ist der Mann?« »Der lässt sich nicht mehr blicken«, sagte der Tischler. »Dann werden wir die Polizei nach ihm schicken und wir lassen ihn ins Arbeitshaus stecken. Hier soll's anders werden. Das ist ja wirklich ein gutes Haus, wie ich sagte, Eveline.« »Wollen sich die Damen nicht setzen?« fragte der Tischler. »Es plaudert sich besser, wenn man sitzt. Wir haben nur keine Stühle. Aber das tut nichts. Wir haben auch keine Betten. Die hat die Beisteuer zur Gasbeleuchtung pro primo verschlungen, damit ihr nämlich nachts vom Theater nicht im Dunkeln nach Hause zu gehen braucht. Wir haben kein Gas, wie ihr seht. Und zur Wasserleitung pro secundo, damit eure Mägde keine Treppen zu steigen brauchen. Wir haben keine Wasserleitung. Und zum Krankenhaus pro tertio, damit eure Söhne nicht zu Hause liegen müssen. Komm, Eugenie, um Gottes Willen, das wird ja unerträglich. Ich versichere Ihnen, meine Damen, dass es hier bereits unerträglich ist, sagte der Tischler. Und es kommt der Tag, wo es noch schlimmer wird. Dann aber, dann kommen wir von den Weißen Bergen und den Schinderbuchtbergen herunter mit großem Getöse wie ein Wasserfall und fordern unsere Betten zurück. Fordern, nein, nehmen, und ihr müsst euch auf Hobelbänke legen, wie ich habe tun müssen. Und ihr müsst Kartoffeln essen, dass eure Bäuche sich wie ein Trommelfell spannen, als hättet ihr die Wassertortur durchgemacht wie wir. Die Damen waren verschwunden unter Zurücklassung eines Stoßes Broschüren. »Pfui Teufel, wie das nach Eau de Cologne riecht, ganz wie nach Dirnen«, sagte der Tischler. »Eine Prise, Schuhmacher?« Er wischte sich mit seiner blauen Schürze die Stirn und griff wieder zum Hobel, während die anderen ihre Betrachtungen anstellten. Überg, der während der ganzen Zeit geschlafen hatte, erwachte jetzt und machte sich zurecht, um mit Falk fortzugehen. Durchs offene Fenster war noch einmal Frau Hohmanns Stimme zu hören. Was meinte sie mit dem Flaggschiffer? Dein Vater ist doch Kapitän. Er wird so genannt. Übrigens ist Schiffer und Kapitän dasselbe. Das weißt du doch. Findest du nicht, dass es ein unverschämtes Pack war? Dorthin gehe ich nie wieder. Aber ein guter Bericht wird es. Nach dem Restaurant Hasselbacken, Kutscher. Ende von Abschnitt 16.